Deutschlandfunk Kultur heute. Die Londoner Royal Academy ist die Heimat der etablierten Künstler Großbritanniens. Ihr anzugehören ist für viele sozusagen die Krönung ihres Künstlerlebens. Doch nicht alle werden von der 1768 gegründeten Academy gut behandelt. Zum Beispiel der Landschaftsmaler John Constable. Er war schon über 50, als sich die Mitglieder endlich herabließen, ihn aufzunehmen. Und bis heute hatte die Academy einem ihrer berühmtesten Mitglieder auch keine monographische Ausstellung gewidmet. Erst jetzt kann man in ihren heiligen Hallen die Landschaften des Meisters bewundern. Die Schau »Der späte Constable« widmet sich dem Spätwerk aus den letzten 12 Jahren. Hans Pietsch hat es in der Royal Academy für uns gesehen. Der Himmel ist eine Mischung aus giftigem Grau und Pechschwarz. Lediglich am linken oberen Bildrand scheint ein wenig Blau auf. Wilde Pinselstriche fallen senkrecht auf das Meer herunter. Man kann fast den auf das Wasser prasselnden Regen hören. John Constables Rainstorm over the Sea entstand zwischen 1824 und 1828. Man kann sich vorstellen, dass diese Ölstudie als friedliches Seestück begann. Das Meer ist ja alles andere als aufgewühlt, die Segelboote im Hintergrund gleiten ruhig dahin. Doch als er sich ihr erneut zuwandte, muss etwas passiert sein, das ihn zwang, diesen schwarzen Himmel mit dem peitschenden Regen hinzuzufügen. Dieses Etwas war wohl sein Gemütszustand, niedergedrückt und turbulent. Der 1776 geborene Maler war für seine akkuraten Darstellungen der Landschaft seiner Heimat Suffolk berühmt. Mit Pinsel und Ölfarbe hielt er fest, was er sah: Kornfelder und Wiesen, Waldstücke und Flüsse, einen Bauernhof und eine Mühle. Und natürlich den Himmel, der in dieser hügellosen Landschaft überwältigend endlos zu sein scheint. Doch allmählich entfernte er sich immer mehr von topografischer Genauigkeit. Er variierte seine immer wiederkehrenden Motive, fügte hier einen Kirchturm hinzu, entfernte dort eine Frauengruppe. Es schien ihm nicht mehr so sehr um das Festhalten der äußeren Erscheinung einer ländlichen Szene zu gehen, sondern darum, mit Hilfe der Materialität von Farbe die Gefühle hervorzurufen, die man in der freien Natur durchläuft. Hand in Hand damit ging auch eine Lockerung seines Malstils. Die Pinselstriche wurden freier, ja sogar wilder, die Bildoberfläche körniger und schrundiger. Und er verwendete nicht mehr nur den Pinsel, sondern immer häufiger auch das Palettenmesser, das er zuvor fast nie benutzt hatte. Kuratorin Annie Lyles erläutert: The palette knife encourages the artist to add the paint in big, broad, dramatic areas. Das Palettenmesser ermöglicht es dem Maler, die Farbe großflächig aufzutragen und so dramatische Effekte zu erzielen, sagt die Kuratorin. In gewissem Maße entsprach das Constables Stimmung. Er war angespannter, seine Frau war nach langer Krankheit gestorben. Und man könnte sagen, dass er seine Trauer und seine innere Unruhe auf die Leinwand übertrug. Auch wandte er sich einem neuen Medium zu. 30 Jahre lang hatte er wenig Interesse am Aquarell gezeigt, trotz oder vielleicht gerade wegen dessen Popularität im frühen 19. Jahrhundert. Das änderte sich in den letzten 6 Jahren seines Lebens, wohl auch aus schierer Notwendigkeit. Mit seiner Gesundheit stand es nicht zum Besten. Sein Rheuma machte die Arbeit an großen Ölbildern immer schwieriger. Seine sogenannten Six-Footers, also seine 2 Meter großen Leinwände, waren für die Ausstellungen in der Royal Academy bestimmt. Das kleinere Format eines Aquarells und die geringere physische Anstrengung erlaubten es ihm, weiter in der Academy auszustellen. Eines der dramatischsten Beispiele ist sein Aquarell von Stonehenge, dem neolithischen Steinkreis in Westengland, die er 1836 in der Academy zeigte. Die gewaltigen Steine, einige von ihnen umgefallen, stehen vor einem die Bildfläche beherrschenden Himmel. Dessen Blau ist von großer Intensität, davor schweben weiße Wolkengebilde, 2 Wolkenbögen schießen wie Blitze vom Himmel herunter. Das ist weit entfernt von beobachteter Natur, überhöht sie und ist erneut reine Emotion. Und diese mustergültige und aufregende Ausstellung macht deutlich, dass der späte Constable nicht nur ein nach rückwärts gewandter Romantiker ist, sondern auch ein wahrer Moderner. Hans Pietsch berichtete aus London.